Praise the Lord. Hallelujah. Today we will continue with Christ's want us to be one. Heute geht es weiter mit dem Thema Christus möchte, dass wir eins sind. He want us to be one. Christus will, dass wir eins sind. An everlasting solution is that we are one in Christ. Und ewige Lösung bedeutet, dass wir eins in Christus sind. For us to have everlasting solution. Damit wir ewige Lösung haben, we are to be one in Christ. Müssen wir eins in Christus sein. For us to continue having His results, damit wir seine Ergebnisse haben, we are to be one in Christ. Müssen wir eins in Christus sein. For us to continue living in His love, damit wir weiterhin in seiner Liebe leben, we are to be one in Christ. Müssen wir eins in Christus sein. Christ wants us to be one. Christus will, dass wir eins sind. And not two. Und nicht zwei. In Romans 15. Römer 15. Romans 15. From verse 5 to 7. Römer 15, 5 bis 7. He said, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded, one toward another, according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. And in verse 7 we said, wherefore receive one another, as Christ also receive us, to the glory of God. Darum nimmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Christ wants us to be one. Christus möchte, dass wir eins sind. We want to be one also. Wir wollen auch eins sein. But without Christ we can never be one. Aber ohne Christus geht das nicht. Without Christ it is impossible for a husband and wife to be one. Christus ist unmöglich, dass Ehemann und Ehefrau eins sind. Without Christ it is impossible for friends to be one. Ohne Christus ist unmöglich, dass Freunde eins sind. Without Christ it is impossible for family to be one. Ohne Christus ist unmöglich, dass die Familie eins ist. Without Christ it is impossible for the church to be one. Ohne Christus ist unmöglich, dass die Gemeinde eins ist. In Romans 15. Römer 15. Verse 5. Römer 15, Vers 5. He said, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded, one towards another, according to Christ Jesus. That you may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Without Christ, we can never do this. Ohne Jesus Christus können wir das nicht tun. Without Christ, we cannot glorify God with one mouth. Ohne Christus können wir Gott nicht verherrlichen mit einem Mund. We can never be one. Wir können nicht eins sein. Wherefore receive ye one another. To receive one another is not without Christ. Einander zu akzeptieren wird nicht ohne Christus passieren. Without Christ, we cannot receive one another. Ohne Christus können wir einander nicht akzeptieren und empfangen. As Christ also received us for the glory of God. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 2 of Romans 15. Römer 15, Vers 2. He said, let every one of us please his neighbor for his good to edification. Denn jeder von uns soll seinen Nächsten gefallen zum Guten zur Erbauung. How do we please our neighbor? Wie gefallen wir unserem Nächsten? We please Christ. indem wir Christus gefallen. You see, we please Christ and not people. Wir gefallen Christus und nicht Menschen. We please God and not people. Wir gefallen Gott und nicht Menschen. Jesus never pleased anybody. Jesus hat niemandem gefallen. He said, I please God in John 8. He said, I please my Father. Ich gefalle meinem Vater. So we are to please Christ alone. Wir sollten Christus allein that gefallen. Is how we please people. So gefallen wir Menschen. You don't please people. You don't please Christ by pleasing people. Wir gefallen nicht Christus, indem wir Menschen gefallen. That once you please Christ, wenn du Christus gefällst, you please people. Gefällst du Menschen. That's how you also have peace. So hast du oft den Frieden. Once you have peace with God, wenn du Frieden hast mit Gott, then you can have peace with the people. Dann kannst du auch Frieden haben mit Menschen. Then you can have peace with the world. Dann hast du auch Frieden mit der Welt. Without peace with God, with Christ, ohne Frieden mit Gott, mit there Christus. Is no peace. With parents. Gibt es keinen Frieden mit Eltern? There is no peace with anybody. Es gibt keinen Frieden mit irgendjemandem. Praise the Lord. Halleluja. Christ wants us to be one. Christus will, dass wir eins sind. With him. Mit ihm. He wants us to be one with him. Er will, dass wir mit ihm eins sind. Adam and Eve, God created them. Gott hat Adam und Eva erschaffen. So that they will be one with him. Damit sie eins sind mit ihm. That they could not hold it. Aber sie konnten dieses Einssein nicht lang beibehalten. You see, they could not hold it to be one with him. Sie konnten nicht lange aushalten, eins mit ihm zu sein. Because they could not hate what he hates. Weil sie nicht das gehasst haben, was er gehasst and love what he loved. Hat. Und das geliebt hat, was er geliebt hat. Praise the Lord. Halleluja. You see, Adam and Eve, they could not hold the love. Adam und Eva konnten diese Liebe nicht festhalten. Hold the love that they are one with God. Sie konnten die Liebe nicht festhalten, die ihnen gesagt hat, dass sie eins sind mit Gott. Because they could not love what he loved and hate what he hates. Weil sie konnten nicht das lieben, was er liebt und das hassen, was er hasst. He hates disobedience. Er hasst Ungehorsam. He hates sin. Er hasst Sünde. But they could not hate it. Aber sie konnten es nicht auch hassen. Christ wants us to be one. Christus will, dass wir eins sind. With our husband, with our wife. Mit unserem Ehemann, mit unserer Ehefrau. You see, with our husband and with our wife. Mit unserer Ehefrau, mit unserem Ehemann, er möchte, dass wir eins sind. Without Christ, no husband or wife can be one. Aber ohne Jesus Christus kann kein Ehepaar eins sein. We can pretend to be one, but we are not one. Wir können so tun, als ob wir eins sind, aber wir sind es nicht. To be one is not of this world. Eins zu sein. Ist nicht menschlich, es ist Christus. It is spiritual to be one. Es ist geistlich eins zu sein. Without Christ, husband and wife cannot be one. Ohne Christus kann ein Ehepaar nicht also, eins he sein. Wants us to be one with our children. Wir sollen auch eins sein mit unseren Kindern. He wants us to be one. Er will, dass wir eins sind. And without him, we cannot be one with our children. Können wir nicht eins sein mit unseren Kindern. Praise the Lord. Halleluja. And he wants us to be one with his own house. That will, is the church. Dass wir eins sind mit seinem eigenen Haus. In his house, he wants us to be one. In seinem Haus will er, dass wir eins sind. That we are one and not two and not three and not four. Und nicht zwei und nicht drei. It's not dividing the group. Nicht, dass es Einzelgruppen gibt. It's not group that okay, with the group here, we are one, but the other group, we are not one with them. Dass einige ausgeschlossen werden, andere Leute ihre Klicken, das Klicken gebildet werden. But he wants all of us to be one in his own house. Er will, dass alle in seinem Haus eins sind. Jesus spoke about division and love. Jesus hat sehr viel über Trennung und Spaltung he gesprochen. He hates division. Er hasst Spaltung. He said we are to be one. Wir sollen eins sein. Just as him and the Father, they are one. Wieso wie er und der Vater eins ist. And now he also wants us to be one with our friends. Wir sollen auch eins sein mit unseren Freunden. Who is your friend? Wer sind deine Freunde? Who do you have relationship with? Mit wem hast du Beziehung? That is your friend. Wen nennst du Freund? You know, there is a saying that tell me your friend and I will tell you who you are. Es gibt ein Sprichwort, was sagt, zeig mir deine Freunde und dann weiß ich, wer du bist. You see, tell me your friend. Zeig I want to know Freunde. Your friend. Ich will deine Freunde. And I will tell you who you are. Dann weiß ich auch, wer du bist. I don't need to know you. Ich brauche dich nicht kennenzulernen. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to be one with our friends. Er will, dass wir eins sind mit unseren Freunden. You see, any relationship he wants us to jede be one. Beziehung. Wir sollen eins sein darin. Are you one with your friends? Bist du eins mit deinen Freunden? Are your friends God's children? Sind deine Freunde Kinder Gottes? Do they have relationship with Jesus Christ? Haben sie Beziehung mit Jesus Christus? You see those you call friends. Die du Freunde nennst. In 2 Corinthians 6. Let's go to 2 Corinthians 6. 2 Corinthians 6. 2. Korinther 6. Verse 14. 14. He said, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? He called you light. Er nennt dich Licht. You have, who is your friend? Wer sind deine is Freunde? Is your friend also light? Sind deine Freunde auch Licht? How can you be a friend to darkness? Wie kannst du dann mit der Finsternis, Halleluja, befreundet sein? How can you be a friend to darkness? Wie kannst du befreundet sein mit der Finsternis? You see, light and darkness can never work together. Und Dunkelheit können niemals zusammengehen. And what conquered hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit einem mit dem Ungläubigen? Because whoever is your friend, you are supposed to be one. Denn wer auch immer ein Freund ist, mit dieser Person solltest du eins sein. You see, you are supposed to be one with your friend. Ihr sollt eins sein mit euren Freunden. How can light be one with darkness? Wie kann das Licht eins sein mit Dunkelheit? How can believer be one with infidel? Wie können Gläubige eins sein mit Ungläubigen? He said in verse 16, and what agreement had the temple of God with idol? Praise the Lord. Hallelujah. For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them. The reason why you are not trying, why you are not never to be afraid of any sicknesses and diseases. For you see, for anything that you know, you know, whatever pain you have there, it's not there to kill you. Because your body is the temple of the living God. He said, I will live there. I will dwell in them, in your body. And walk in your body. And I will be their God, and they shall be my people. Sie werden mein Volk sein. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to be one with our friends. Will, wir eins sein mit the question is, who is your friend? Die Frage ist, wer sind deine Freunde? You know, you cannot be one with somebody that is not a child of God. Du kannst nicht eins sein mit jemandem, der kein Kind Gottes you ist. Cannot be one with somebody that does not have relationship with Christ. Du kannst nicht eins sein mit jemandem, der keine Beziehung hat. You cannot be one with somebody that hates Christ. Du kannst nicht eins sein mit jemandem, der Christus hasst. You know, you cannot be one with somebody you cannot discuss Christ with. Du kannst nicht eins sein mit jemandem, mit dem du nicht über Jesus sprechen kannst. You know, when you are there, you cannot even speak the word of God. Du bist mit dieser Person zusammen, du kannst nicht mal über Jesus sprechen. You know, it's not about us, it's about Christ. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. You see, when the time we meet, it's not just the discussion should be Christ. Es geht um Jesus Christus. The beginning and the end. Anfang und Ende. Should be Christ alone. Es Christus allein sein. Praise the Lord. Halleluja. He said, wherefore, come out from among them. Come out from among them. Darum geht hinaus von ihnen. You cannot be one with darkness. Du kannst nicht eins sein mit der Finsternis. Come out from them. Komm raus aus ihnen. Live there. Get out of them. That place does not belong to you. Dieser Ort gehört dir nicht. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. Wherefore come out from among them and be ye separate, said the Lord. You know, they want to celebrate birthday. Sie wollen Geburtstage feiern. They want to celebrate marriage. Sie wollen Hochzeit. There are a lot of things they celebrate. Viele Dinge feiern sie. They celebrate themselves and not feiern Christ. Selbst, aber nicht Jesus. But what do we do? Aber was tun wir, Kinder? Do we celebrate with them? Feiern wir mit ihnen? If we are celebrating, we are it's always Christ. Es ist immer Jesus Christus. But will you join somebody that will not celebrate Christ or celebrate himself? Aber willst du jemanden unterstützen, sich selbst zu feiern? Hate evil. Hast du das Böse? Hate what he hates? Hast du das, was er hasst? And love what Christ loves. Und liebe das, was Christus liebt. Praise the Lord. Halleluja. He said, wherefore come out from among them. Komm aus ihnen heraus. If you do not come out from among them. Wenn ich von ihnen rausgehe. If you are always part of them. Wenn du ein Teil von ihnen bist. It's dangerous. Ist das gefährlich. So dangerous. So gefährlich. You open the door for Satan to always come. Öffnest dem Satan ständig die Tür. And he can come in so many ways. Und er kann reinkommen. So different ways he can come in. Kann er reinkommen. To steal, to kill and to destroy. Töten und zu zerstören. You see all the pain you have been going through. You don't even know where they're coming from. All the disappointment of your disappointment. Enttäuschung über Enttäuschung. You see all the delay of victory that have been there. Verzögerung. You see, you know where they're coming from. Weißt du, woher das kommt? You open the door in one way or the other. Irgendwie haben wir die Tür aufgelassen. For Satan to always come in. Ist der Teufel immer wieder reinkommt. He never misses the chance. Once you open the door for him. Er verpasst keine Gelegenheit. Er you know, the Bible says it's like a roaring lion. Es ist wie ein Löwe. Looking for who to devour. Er sucht nach Opfern. He's looking for a place to go through. Er sucht nach einem Schlupfloch. You see the door that is open. Nach einer Tür, so that he can go in to steal, to kill, and to destroy. Um zu töten, and the Lord is saying. Aber der Herr sagt, he said, wherefore come out from among them. And be ye separate. Und sondert euch ab. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Und rührt nichts Unreines an. Halleluja. And will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Is that not wonderful? Is that not wonderful? He's interested in our relationship. Er hat Interesse an unseren Beziehungen. All your relationship, whoever you have relationship, the Lord have interest in it. Der Herr interessiert sich für unsere Beziehungen. You know how you is so much he have interest in it. Er interessiert sich für jede Beziehung. Because he knows they can take you away from him. Denn er weiß, dass diese Beziehungen uns von ihm wegnehmen können. Es ist eine Frage der Zeit. They can take you away from him. Sie können uns von ihm wegnehmen. He's a jealous God. Er ist ein eifersüchtiger Gott. He loves you so much. Er liebt dich so sehr. He doesn't want anything to take you away from him. Er möchte nicht, dass irgendetwas dich von ihm wegnimmt. Instead, you bring them in. Stattdessen sollst du sie zu Christus bringen. Praise the Lord. Halleluja. What is binding you together? Was verbindet euch? You see, what is binding you together with the unbelievers? Mit den Ungläubigen. With the unsaved. With God haters. Und Gott hasst uns. With Christ haters. Und Christus hasst uns. You see, they said, don't be unequally yoked. You see, the yoke, what is binding you together? Was verbindet euch? What is joining you together? Was verbindet euch? Is it greater than Christ? Ist es größer als Jesus? Ah, praise the Lord. Halleluja. You see, what is joining? What do you allow to join you together? Was verbindet euch? That you cannot leave. Was nicht loslassen. That you cannot reject. Was nicht verweigern. That you cannot leave for Christ. Was nicht für Christus loslassen kann. What is joining you together? Was hält euch zusammen? Whatever you compromise to get. Was auch immer du in einem Kompromiss bekommst. Is going to get away wirst from du auch verlieren. You're going to lose it. Du wirst es verlieren. Whatever you compromise to get. Was immer du kompromissbereit empfängst. It says it's a matter of time. Ist eine Frage he's going to go. Bis es weg ist. Because Christ is not there. Denn Christus ist nicht da. Whatever you want to keep. Was immer du behalten you better give it to Christ. Gib es lieber Christus. It's only in his hand that things are safe. Nur in seinen Händen sind Dinge sicher. It's only in Christ's hand that things are safe. Nur in seinen Händen sind Dinge sicher. Praise the Lord. Halleluja. The spiritual world is powerful. Die geistliche Welt ist kraftvoll. You see both sides. Beide Seiten. Both sides. That of God and that of Satan. Die geistliche Welt des Teufels. And that's why the Bible says we wrestle not against flesh and blood. Sie sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But against principalities, against powers. Aber gegen Mächte und Gewalten. We call them power. Gewalten. The source of your joy should not be people. Die Quelle deiner Freude sollte nicht ein Mensch sein. It should not be mother, it should not be father. Vater sein. It should not be friends. Auch nicht Freunde. The source of your joy should Quelle not be your Freude children. Sollte nicht deine Kinder sein. It should not be your job. Es sollte auch nicht should deine Arbeit be sein. Things. Nicht Dinge. Whatever you want to keep, give it to Christ. Gib es Christus. He's only Christ that can keep things. Nur Christus kann Dinge aufbauen. He's the one that defeated Satan. Er ist derjenige, der den Teufel without him, Satan have power over you. Hat der Teufel Kraft über dich? Du bist ein Verlierer. Because he is spirit. Denn er ist Geist. The spirit world is greater than the physical die geistliche world. Welt ist größer und stärker als die physische Welt. The source of your joy. Die Quelle deiner Freude. The source of your income. Die Quelle deines Einkommens. Allow Christ to be the source of your income. Lass zu, dass Christus die Quelle deines Einkommens ist und nicht deine Arbeit. You know, if your job is the source of your income. Wenn deine Arbeit die Quelle deines Einkommens ist, Satan can touch it. Kann der Teufel das angreifen. But he cannot touch Jesus. Aber er kann nicht Jesus angreifen. Praise the Lord. Halleluja. If Jesus is the source of your income. Jesus die Quelle deines no Satan can touch Jesus. Kein Satan kann Jesus angreifen. So is peace and all others. Und so ist auch mit anderen Dingen, mit dem Frieden. Allow all your all everything that Christ should be the source of everything. Weißt du, dass Christus die Quelle von allem ist in deinem Leben? You see, all in your life. Alles. If you disobey me, for example. Wenn du mich missachtest. I cannot do you anything. Kann ich dir nichts antun. You know, if you disobey me. Wenn du mich missachtest. Let me just explain a little bit of spiritual word to you. If you disobey me, wenn du mich missachtest, I cannot fight you. Kann ich dich nicht bekämpfen? I cannot fight back. Ich kann nicht zurückkämpfen. But I have somebody that fights for me. Aber ich habe jemanden, der für mich kämpft. My Christ. Mein Christus. Jesus. His vengeance belongs to me. Die Rache gehört ihm. But the other side, the Satan side. Aber in Satans Welt. You see, witches and wizards. Satanisten und Magier. Even their children disobey them. Wenn ihre Kinder sie missachten. Praise the Lord. Halleluja. If their children disobey them. Wenn ihre Kinder sie missachten. They can cause them. Können sie ihre Kinder verfluchen. You see, if friends disobey them, they can curse them. Wenn Freunde sie missachten, können sie ihre if Freunde anybody disobey them, they can curse them. Wenn irgendjemand sie missachtet, können sie verfluchen. But I cannot curse anybody. Aber ich kann niemanden verfluchen. Why? Because I have somebody that fight for me. Ich habe jemanden, der für mich kämpft. But they fight for themselves. Aber sie kämpfen für sich selbst. But how do they fight for themselves? Wie kämpfen sie für sich selbst? They cooperate with the spirit world. Sie kooperieren mit der Geisterwelt. Und sie verfluchen Menschen. And once they curse people, wenn sie Menschen verfluchen, without Jesus, ohne Jesus, because he's so powerful. Ist dieser Fluch so kraftvoll. Without Jesus, all these curses are powerful. Ohne Jesus sind diese Flüche kraftvoll. You see, if you disobey me, wenn du mich missachtest, I can't do nothing to you. Kann ich dir nichts antun. But I have Jesus that fight for me. Ich habe Jesus, der für mich kämpft. That fight for me. But if you disobey them, the other side. Aber wenn du dieser teuflischen Welt missachtest, diese teuflische Welt. You see, if your mother or your father. Wenn deine Mutter, it can be anything to you. Zu dieser Welt gehört, zu der teuflischen Welt. They curse you. Können sie dich verfluchen? And without Jesus, their curses are deadly. Sind ihre Flüche tödlich? Because all what they are doing. Denn was sie tun. You know, there are many ways they do things. Es gibt verschiedene Weisen, wie sie Dinge tun. You see, they might not even like what they do. Ihnen gefällt vielleicht sogar noch nicht mal, was sie tun. We'll go there later. They might not like what they are doing. Ihnen gefällt vielleicht nicht, was sie tun. But because of the power behind them. Aber in der Kraft, die hinter ihnen ist. They do it. Tun sie es. Praise the Lord. Hallelujah. Later we go there again. Amen. Amen. Let us go to 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. 1 Corinthians 15. Verse 50. Vers 50. You know that to be one is not the kingdom of this world. Wisst ihr, dass eins zu sein nicht vom Königreich Gottes ist? To be one is not in the kingdom of this world. Also eins zu sein ist nicht im Königreich dieser von diesem Königreich dieser Welt. You know, how can you be one with two wives? Wie kannst du eins sein mit zwei Frauen? How can you be one with three wives? Wie kannst du eins sein mit drei Frauen? Or five? Oder fünf? You say, how can you be one when you are disobeying the word of God? Wie kannst du eins sein, wenn du Gottes Wort missachtest? You know, the Bible says he made them man and woman. Men and female. Hat Mann und Frau erschaffen. You see, male and female. Mann und Frau. You see that they are to be one. Dass die beiden eins. It's not one man and two women. Nicht ein Mann und zwei you Frauen. See, one, you see, you cannot be one when you are evil. This when you are disobeying the word of God. Du kannst nicht eins sein, wenn ihr Gottes Wort missachtet. You see, the system of this world is not one. Das System dieser Welt ist nicht the eins. The kingdom of this world is not one. Das Königreich dieser Welt ist nicht eins. To be one is not the kingdom of this world. Zu sein, ist nicht, gehört nicht zum Königreich but the kingdom of God. Gehört aber zum Königreich Gottes. He said, now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither do corruption inherit incorruption. 1. Korinther 15, Vers 15. Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwerfliche, das Verwesliche, nicht die Unverweslichkeit. You know, flesh and blood cannot inherit this oneness. Fleisch und Blut können dieses Einssein nicht erben. They cannot be one. They cannot inherit it because it's of the kingdom of God. Weil es zum Reich Gottes. It's only Christ that can make us one. Nur Christus kann es zu eins machen. Without Christ. Ohne Christus. You know, we can pretend to be one. Wir können so tun, als ob wir eins sind. We are not one. Aber wir sind nicht eins. Praise the Lord. It is only through Christ's Spirit we can inherit Christ's kingdom. Nur durch den Geist von Jesus Christus können wir das Königreich von Jesus Christus erben. It is only through Christ that we can inherit Christ's kingdom. Nur durch Christus können wir das Königreich von Christus erben. And that is to be one. Das heißt eins zu sein. We cannot be one if we do not love what Christ loves and what he hates. Wir können nicht eins sein, wenn wir nicht das lieben, was Christus liebt und das hassen, was Christus. You know, he called us friends. Er nennt uns Freunde. He said, you are my friend. Ihr seid meine Freunde. Let us go to John 15. Johannes 15. John 15, 14. Johannes 15, 14. He said, you are my friends if you do whatsoever I command you. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. You know, I asked, who are your friends? Ich habe gefragt, wer sind deine Freunde? Who is your friend? Wir sind deine Freunde. You know, we read 2 Corinthians, where the Bible said, we are not to be unequally yoked with unbelievers. Wir haben im 2. Korinther 16 gelesen, wir sollen nicht gleichgesinnt sein mit Ungläubigen. You see, the yoke that connect us. Das Joch, was uns verbindet. You see, what connect us, what make us to be one? Was macht that's the yoke. Zu eins, is it Christ or Satan? Ist Christus oder der Teufel? What make you to be friends? Weshalb sind wir Freunde? You see, Jesus called us friends here. Jesus nennt uns Freunde. You are my friend if you do what I command you to do. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch sage. What did he command us to do? Was hat er uns gebietet? To love what he loves and hate what he hates. Dass wir das lieben, was er liebt und das hasst. Praise the Lord. Halleluja. You see, he said, you are my friend. You are my friend. You are no longer my enemy. Ihr seid nicht mehr ein Feind. With me, there are so many enemies over there. Es gibt so viele Feinde. There are enemies there. Es gibt Feinde. You see, he called us his friend. Wir sind seine Freunde. The question is, do you love him enough to love what he loves and hate what he hates? Aber lieben wir ihn genug, das zu hassen, was er hasst, und das zu lieben, was er liebt? You see, do you love him enough to leave those people? Um diese Leute, liebst du ihn so sehr, dass du diese Leute you see, to choose God. Kannst, dass du dich für Jesus do you love him enough to put him as number one and not your mother? Dass er deine Nummer eins ist und nicht deine Mutter. Do you love him enough to put him as that is number one and not your friend? Liebst du ihn genug, dass er die Nummer eins ist und nicht deine Freunde? You see, do you love him enough that he's one, he's number one and not the yoke, well, you know, there are things people see special that bind them to people. Es gibt Dinge, die Leute besonders finden und was sie mit anderen verbindet. Praise the Lord. Halleluja. Do you love him enough? Liebst du ihn genug? to allow him to be one, number one in your life. Und zuzulassen, dass er die Nummer eins in meinem Leben ist. He said, you are my friend. If you, you are my friend. If you do whatsoever I command you. Wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Know what I know. Wisst ihr, was ich liebe? Love them. Liebe es. I know what I hate. Wisst ihr, was ich hasse? I hate them. Ich hasse. In verse 23 of John 14. 15 or 15? Praise the Lord. Hallelujah. John 14, 23, verse 23 of John 14. Johannes 14, Vers 23. Jesus answered and said unto him, Jenny, can you help us to read it short? Ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. The question is, do you love him enough for him to be number one in your life? Frage ist, liebst du ihn genug, dass er die Nummer eins in deinem Leben? Do you love him enough? Liebst du ihn genug? To love what he loves and hate what he hates. Und das lieben, was er liebt und das zu hassen. Do you love him enough? Liebst du ihn genug? To accept whatever he calls you. Und das zu akzeptieren, wofür er dich berufen hat. Like he called Moses, the meekest on earth. Yeah, Moses. Den sanftmütigsten auf dieser Welt. And Moses accepted it and wrote it down. Akzeptiert und hat es aufgeschrieben. Even people are even doubting it if it is Moses that wrote that very good. Leute zweifeln sogar an, ob es wirklich Mose war, der das geschrieben hat. Because you know the system of this world, we don't accept whatever Jesus said. Weil nach dem System dieser Welt würde man nicht das akzeptieren. You see, they have their own opinion. Sie haben ihre eigene Demo. They have their own choice. Sie haben ihre eigene Religion have taught them a lot. Region hat ihnen viel beigebracht. Even the so-called God children. Selbst die sogenannten Kinder. You see, they don't want to call themselves what God called them. Sie wollen sich nicht das nennen, was Gott sie nennt. They don't want to see themselves what God sees them. Sie wollen sich nicht so sehen, wie Gott sie sieht. God called them my children. Gott nennt sie meine Kinder. But they cannot tell people who I am a child of God. Sie können Leuten und sich selbst nicht sagen, dass sie Kinder Gottes sind. You know, before problem, before change, God said you are Jesus. Vor Problemen, vor Problemen hat Gott gesagt, dass wir Jesus sind. But they cannot say that. Das können sie nicht sagen. You know, you love him enough to say that. Liebst du ihn genug, um das zu sagen? You see, to accept what he has said. Um das zu akzeptieren. To love what he loves and hate what he hates. Was er liebt und das zu hassen. Even when it can bring shame to you. Auch wenn es dir Schande bringt. You know, sometimes when we say we are Jesus, the people laugh and they say shame. You know, people can just make fun of you. They say shame. You see, people because of pride, because they don't want to be ashamed. Sie wollen, weil or because of fear. Aus Angst. I don't know what it is. Ich weiß nicht, was why you cannot be present. You know, you say you are ambassador. Du bist ein Botschafter. Der Botschafter von Christus. You are representing him. Du repräsentierst ihn. Praise the Lord. Halleluja. You know, even if it brings shame unto you. Selbst wenn es dich, wenn es dir Schande bringt. That you don't even like it at all. Und es dir nicht gefällt. Sometimes send me a message. Manchmal gibt er mir eine Botschaft. And this message, I don't even like it at all. Diese Botschaft mag ich nicht. Sie gefällt mir nicht. Because I know that his God. Whoever he sent me to is going to see it. Ich weiß, dass ich kann mir schon denken, wie die Person reagieren wird, der ich diese Botschaft ausbringe. But I reject the flesh. Ich verweigere das Fleisch. And I go for the message. Und ich gebe diese Botschaft weiter. Because it's not what I like. Es geht um das, was mir gefällt. It's what he wants me to say. Das, was er will, was es sagt. The message he sent me. Es geht um die Botschaft, die er mir gegeben hat. It's like he was speaking in tongues. Selbst wie in fremden Zungen. You know, if you're speaking in tongues, it seems you are a woman. Wenn du manchmal in fremden Zungen redest. Praise the Lord. Halleluja. You are speaking, you are not talking. talking. Nobody understand you. Der verrückt ist und du sprichst und keiner versteht. You see, you humble yourself before God. And say, I can't be anything. I can just I'm nothing before you. Und sagen, I can speak like I'm passing before you. Ich kann wie ein Verrückter sprechen vor dir. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Psalm 115. Let's go. Psalm 115, verse 13. He said, he will bless them that fear the Lord, both small and great. Er segnet die, den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. You see those that fear him. Die ihn fürchten. Who are those that fear him? Wer sind die, die ihn fürchten? You see those that love what he loves and hate what he hates. Die das lieben, was er liebt und das hasst, was er hasst. Praise the Lord. Hallelujah. Those that will not pick and choose what they want. Die nicht selbst entscheiden, was sie wollen. That will say, Father, it's your choice. Sagen, Vater, es ist if you say I'm the greatest, I accept it. And I'm so proud of it. Das, und ich bin stolz darauf. If you say I'm the smallest, I just accept it also. Ich das auch. Whatever you call me, I accept. Was, was du mich nennst, das akzeptiere ich auch. He call it blessing. He will bless them that fear the Lord. Those that choose him. Das ist für ihn entscheiden. You see, those that choose him. To fear him is to choose him. Ihn zu fürchten heißt, sich für ihn zu entscheiden. To fear him is to choose him. Sich vor ihm zu fürchten, ihn zu fürchten heißt, sich für ihn zu entscheiden. You know, if you choose God. Wenn du dich für Gott entscheidest. And you disobey your parents. Und deinen Eltern nicht gehorcht. They will ask you. You see, it's as if you are not afraid of the whoever you are afraid of. You are going to choose. Für der Person, der du dich fürchtest, für die Person wirst du dich auch entscheiden. Whoever you are afraid of is who you will choose. Für wen du dich fürchtest, für den wirst du dich auch entscheiden. To fear God is to choose God. Sich vor Gott zu fürchten heißt, sich vor Gott für Gott zu entscheiden. And he said, "He will bless them that fear the Lord." Er segne die, die den Herrn fürchten. Both small. And great. Die Kleinen samt den Großen. Do you love him enough? Liebst du ihn genug? To love what he loves and hate what und das he hates. Lieben, was er liebt und das zu hassen, was er hasst. We are to learn to love what he loves. Wir müssen lernen, das zu lieben, was er liebt. And we are to learn to hate what he hates. Und das zu hassen, was er hasst. We learn in the kingdom of God. Wir lernen im Königreich Gottes viel. You are coming to the house of God. You are learning. Wir kommen in Gottes Haus und lernen. Praise the Lord. Halleluja. You see, you learn things in this world. Wir lernen so also, Dinge you learn in the kingdom of genauso God. Lernen wir Dinge. It's not a seizure. Es ist nicht einfach etwas, was dich überkommt. It's not a seizure. Es ist nicht etwas, that was dich just, überfällt. You see, that just come upon. No, you learn. You learn to live the life the Lord has given you. Du lernst das Leben zu führen, was the Gott life he died for. Das Leben für gestorben. You learn it to live that life. Du lernst in diesem Leben zu. Because his ways are so different from the ways of this world. Denn seine Wege sind so anders als die Wege dieser Welt. You know, he said we have to teach to love. Gesagt, wir sollen einander beibringen zu lieben. You see, he said, learn to love. You will learn to love our husband. Wir lernen unseren Ehemann zu lieben. We learn to love our wife. Wir lernen we learn to love our children. Wir lernen unsere Kinder. Love is not a seizure. Liebe ist kein Anfall. Praise the Lord. Halleluja. And that's why he chooses for you. Deswegen er entscheidet. Then you learn to love. Und du liebst, lernst zu lieben. Praise the Lord. Hallelujah. We have to learn to love what he loves. Wir sollten lernen, das zu lieben, was er liebt. And learn to hate what he hates. Und das hasst, was er hasst. The Bible is written for our learning. Die Bibel ist geschrieben für unser Lernen. In Romans 15, let us go to Romans 15. Romans 15. Römer 15. Vers 4. Römer 15, Vers 4. For whatsoever things, are we there, please? We are written aforetime. We are written for our learning. Are we there, please? Everything in the Bible is written for our learning. Römer 15, 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wird zu unserer Belehrung geschrieben. If you do not allow the word of God to teach you, wenn du nicht zulässt, dass Gottes Wort dir das beibringt, problems will teach you, werden Probleme dir Dinge beibringen. He doesn't want problem to teach us anything. Aber er will nicht, dass wir aus Problemen lernen. He gave us the word. Er hat uns das Wort gegeben. The truth to abide to. Die Wahrheit, an der wir uns festhalten. That will teach us his life, the way to live his life. Sein Leben beibringen wird. Die Art und Weise, wie wir sein Leben führen sollen. He said, for whatsoever things we are written aforetime, we are written for our learning, that we through patience and comfort of the scripture might have hope. The scripture is our patience, it's our comfort and comforter. Die Schrift ist unser Trost und unser Ausharren. We are not to make people our comforter. Nicht Menschen sind unser Trost. Praise the Lord. Halleluja. People are not our comforter. Leute sind nicht unser Trost. And he talks about hope. Er spricht über Hoffnung. There's a message coming concerning hope. The Lord has been giving it to me since. Eine Predigt, die ich euch bald mit euch teilen werde über Hoffnung. Concerning hope. Über die Hoffnung. Hope. We say hope. Hope is a wife. Hoffnung ist. And faith is the husband. Ist eine Ehefrau und der Glaube ist der Ehemann. He said the two goes together. They are beide husband and wife. Sind verheiratet. Praise the Lord. Halleluja. Very soon we have it. Amen. Amen. About hope. Hoffnung. And faith. Und Glauben. Together. Zusammen. There's power of hope. Es gibt die Kraft der Hoffnung. The scripture is Christ. Die Schrift ist Christus. You see, the Bible, the written word of God is God himself. Das geschriebene Wort Gottes ist Gott selbst. The word of God is God. Gottes Wort ist Gott. The word of God is Christ. Gottes Wort ist Christus. The scripture is Christ. Die Schrift ist Christus. That we, through patience and comfort of Christ, you see, the true patience and comfort of Christ. Durch Ausharren und Trost. We are clean. Sind wir rein. By the word. We are clean by the word. Wir waren gereinigt durch das Wort. That the scripture might be fulfilled. Damit die Schrift erfüllt wird. The Lord has planned everything. Der Herr hat alles geplant. You know, he always before anything, before he speaks the end. At the beginning, that's how the Lord speaks. Der Herr spricht das Ende am Anfang. You see, at the beginning he speaks the end. That's how he speaks. Spricht er das Ende, so spricht er. He has prepared us for today. Er hat uns für heute vorbereitet. He has prepared us for now. Er hat uns für jetzt vorbereitet. But there are a lot of things we are still going to learn. Und viele Dinge werden wir noch lernen. Because there is where he wants us to go. Es gibt eine Ort, an dem wir uns haben. It's like a journey. Es wäre eine Reise. That we are going through. Praise the Lord. Unternehmen. Halleluja. Have relationship with the Holy Ghost. Hab Beziehung mit dem Heiligen Geist. Because without the Holy Ghost, you can never be one. Und ohne den Heiligen Geist kannst du nicht eins sein. Husband and wife can never be one. Ehemann, without Ehepaar the Holy nicht Spirit. Eins sein ohne den Heiligen the church can never die be Gemeinde one. Kann nicht eins sein. Without the Holy Spirit, Heiligen Geist. Friends can never be one. Und Freunde nicht eins sein. Praise the Lord. Hallelujah. Without the Holy Ghost. Ohne den Heiligen Geist. You see, you can never be one with your husband, with your wife. Nicht eins mit unserem Ehemann, without Ehefrau, with your children. Unsere Kinder. Except if it is not, if it is not through Christ. Es sei denn, es ist nicht mit Christus. If you are not having relationship with Christ, keine Beziehung hast mit Christus, in the house of God, im Haus Gottes, you see, you cannot be one without the Holy Ghost. Könnt ihr nicht eins sein ohne den Heiligen Geist? And that's why Jesus called sin against the Holy Ghost as the unforgivable sin. Deswegen sagt Jesus, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine Sünde, die unverzeihlich ist. He called sin against the Holy Ghost as the unforgivable sin. Ist eine Sünde, die unverzeihlich ist. The Holy Ghost is the God of today. Der Heilige Geist ist der Gott von heute. He is the one. This is the power of God. Er ist die Kraft Gottes. You see, there was a time of the Father. Gab die Zeit des Vaters. A time of the Son. Zeit des Sohnes. Now the time of the Holy Ghost. Zeit des Heiligen Geistes. Jesus is the Word of God. Jesus Gottes Wort. The Holy Ghost is the power of God. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Let me quickly talk about the power of the Holy Ghost in believers' life. Lass mich ja über die Kraft des Heiligen Geistes in den Gläubigen sprechen. Without the Holy Ghost, ohne den Heiligen Geist, you can never be one in Christ. Du möchtest eins in Christus sein. And we know of Galatians 1:7. Kennen Galater 1:7. Where he says, Satan perverted the gospel. Der Teufel hat das Evangelium verdreht durch Menschen. You see, true people, when they read it, you see the gospel, the written word of God. You see, there are many, so many interpretations today. Es gibt so viele verschiedene Deutungen. But no devil can pervert the Holy Ghost. Aber kein Teufel kann den Heiligen Geist verdrehen. No devil, no Satan can pervert the Holy Ghost. Kein Satan kann den Heiligen Geist verdrehen. No, go to Galatians 1. Let us see something. Galatians 1. So that we know we have come. What I'm talking about. Galatians 1. Galater 1. Verse 7. Galater 1, Vers 7. So which is not another, but yet be some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. You see, here it says some pervert the gospel of Christ. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. No devil can pervert the Holy Ghost. Kein Satan kann den Heiligen Geist verdrehen. Well, let me just quickly mention one example. Ein Beispiel. Elijah and the prophet of Baal. Elia, can you remember? Elisa und die Propheten von Baal. You see, Elijah and the prophets of Baal. Elisa und die Propheten von Baal. You know, both they were to call upon the living God. Beide sollten den Heiligen, den lebendigen Gott berufen, anrufen. You know, once it comes to the living God. Wenn es um den lebendigen Gott geht. Then we know the truth. Dann wissen wir, was die Wahrheit ist. You know, when you know, people can use magic to perform miracles. Leute können mit Zauberei Wunder bewirken. And through Satan, they can perform miracles. Und durch den Teufel können sie auch Wunder. But once it comes to the Holy Ghost. Aber wenn es um den Heiligen Geist nobody geht. Nobody can manipulate the Holy Ghost. Keiner kann den Heiligen Geist manipulieren. Praise the Lord. Halleluja. And that's why, you know, the prophet of Baal, there was no fire from heaven. Es gab kein Feuer vom Himmel. Because that is the job of the Holy Ghost. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Praise the Lord. Halleluja. You know, nobody, you cannot manipulate, you can manipulate other things, but not the Holy Ghost. Du kannst andere Dinge manipulieren, aber nicht den Heiligen Geist. Hebrew 2. Let's go to Hebrew 2. Hebräer 2. Hebrews 2:4. He said, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to his own will. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mit mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. You know what what belongs to us here right now? Das, was uns gehört. You see, what belongs to us here, what I'm talking about. Was uns gehört, von He said, the gift of the Holy Ghost according to his own will. According to the Holy Ghost's will. Nach dem Willen des Heiligen Geistes. And not according to the people's will. Nicht nach dem Willen der Menschen. Not according to your will. Nicht nach deinem eigenen He gives according to his own will. Er gibt nach seinem eigenen Willen. And nobody can manipulate his will, his own will. It's coming from him. Manipulieren. You know, if it is you that is doing it, wenn du es you can manipulate it. But once it comes to the Holy Ghost, he's the one giving it. Aber wenn es um den wenn es um den Heiligen Geist geht, dann ist er derjenige, der es tut. He says, "A gift of the Holy Ghost according to his own will." Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern mancherlei Kraftwirkung und Aussagen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ich hatte eine Frage. Ein paar Leute nutzen immer diesen Vers, um zu sagen, deswegen kann ich jeder in fremden Zungen beten, weil nur die Leute, wo Gott, der Heilige Geist es will, werden in fremden Zungen beten. And the Bible says forbid not to speak in tongues, everybody. What about that? He said, forbid not to speak in tongues. The Holy Ghost, in this very place, he said, the Holy Ghost according to his own will. You know, the will of man and the will of God, they are different. Der Wille Gottes und der Wille der Menschen sind there are ways, some will of God that he gives to everybody. Es gibt einige Willen, es gibt einige Dinge, die er für alle Menschen. If the rain is falling, fallen on everybody, both sinners and all. Für alle Menschen. How many of you know that? Für Sünder und it's für Ungläubige. It's not only your garden that there is rain. Für Kinder Gottes und für Ungläubige regnet es. You see when there is even in Genesis when it talks about have dominion. Oder auch in 1. Mose. And multiply. It talks about multiply. That we have to multiply here. Herrschen, wir sollen uns vermehren. And here today, you know, out of fornication, people are pregnant. Aber durch Unzucht werden Leute schwanger. You see, it's not the Holy Ghost will. Das ist nicht der Wille des Heiligen Geistes. But people, because God has made it, there are some blessings of God that are still on. Aber deswegen gibt es gibt halt einige Segen Gottes, die einfach weitergehen und weiterlaufen. What here really means that the Holy Ghost gives according to his will. Das, was hier bedeutet, hier heißt, dass der Heilige Geist nach seinem Willen gibt. You know, you cannot go to the. It talks about the gift. Die Gaben. The gift of the. Of the Spirit. Die Gaben des Geistes. You see the manifestation of the gift of the Spirit. We are not in Gaben. That topic today. You see the manifestation. Gaben. You see you don't hijack the gift. How do you know people hijack the gift of the Spirit? Missbrauchen die Gaben des Heiligen Geistes. They now call their ministry healing ministry. Sie nennen dann ihre Gemeinde eine Heilungsgemeinde. You see, a prophecy ministry. Oder eine prophetische Gemeinde. They don't do anything or just prophesy. Sie prophezeien. That's not God. Aber das ist nicht Gott. He gives according to his own will. Er gibt nach seinem Willen. All the gifts, they are coming according to all diese he Gaben can use you as for miracle. Then the next day, prophecy, the next day. So he can use he just use everybody. Er kann jeden nutzen, er kann jeden according to his own will. Er kann dich heute dafür nutzen zu heilen und morgen kann er dich dafür nutzen einfach das was jemand in fremden Zungen gesprochen hat zu übersetzen. Praise the Lord. Halleluja. You see here there is nothing like speaking in tongues here. Hier steht nichts von einem fremden Zungen. It talks about signs and wonders. Es geht hier um Zeichen und Wunder. And diverse miracles. Und verschiedene and gifts of the Holy Ghost. You see gifts of the Spirit. That's Austeilung des Heiligen Geistes. You see gift of the Spirit. How it is being used is according to God's to the Holy Ghost will that he gives. Es ist nach dem Willen des Heiligen Geistes. He can speak through me. Er kann durch mich. He can heal through me. Er kann durch mich heilen. He can prophesy through me. Er kann durch mich He can prophesy through you also. He reveals things to you. Er kann auch dir Dinge offenbaren. It's not like if you are you go to you know the native doctor, the witch doctor. Die Satanisten zum Beispiel. And people will go to them and say, I want this. Und sagt, ich wünsche mir das. The kingdom of God is not like that. Aber das Königreich Gottes ist nicht so. You see, you don't go to the Holy Spirit and say, I want this. Du gehst nicht zum Heiligen Geist und sagst, ich will das. You see, he gives. According to his own will. Er gibt nach seinem Willen. Because he knows that there is also the will of Satan over there. Es gibt auch den Willen des Satans. You know, people go with their will, evil will, to native doctor. Leute gehen mit ihren to pastor, even to pastors. Gehen mit ihren bösartigen Wünschen zu. Their evil will, that evil desire. Sie gehen selbst auch zu Pastoren mit diesen Wünschen. They go to the pastor and say, this is what I want. Sie gehen zum Pastor und sagen, das will ich. And the pastor is busy praying for them. Und der Pastor ist damit beschäftigt. But not according to the will of the Holy Ghost. Aber nicht nach dem Willen des Heiligen Geistes. Praise the Lord. Halleluja. And that's why. For manifestation to take place in God's children's life. Damit Manifestation im Leben von Kindern Gottes passiert. It comes through relationship with Christ. Geht das nur durch die Beziehung mit Christus? Is it with relationship with Jesus Christ? Beziehung mit Jesus. That is how everything works out. So funktioniert das. And not just by prayer. Nicht nur durch Gebet. People always say, pray for me, pray for me. Sagen immer, bete für mich, bete für mich. Like somebody that was going, that phoned me, was saying was going to. Just some days ago, said he was going to take asyl. Wie jemand, der mich angefragt gesagt hat, dass er jetzt dass er sich für das Asyl bewerben möchte. Then he had said I should pray for him. Dann gesagt, ich soll für ihn beten. Then I said it's not by prayer. Er hat gesagt, es ist nicht mit dem Gebet. Hebrews 4 said the word of God is sharper than the edges that. Two-edged sword. Let us go there. Hebrew 4. Let's go there. Hebrew 4. Since we are staying in Hebrew. Hebrew 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joint and marrow and is a designer of the thought and intent of the heart. Praise the Lord. Hallelujah. You see, it is sharper than two edges, so that is the word of God. Hebräer 4, 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. People just want you to rub hand on their head and just pray for them, then they live their old life. Sie wollen einfach, dass du ihren Kopf mit ein bisschen Öl einreibst, für sie betest und dann sie ihr teuflisches Leben weiterführen. That is Christianity. Das ist das Christentum. But the kingdom of God does not function that way. Aber das Königreich Gottes funktioniert so. It's through relationship with Jesus Christ. Es ist durch Beziehung mit Jesus Christus. It is through fellowship with Christ. Durch Gemeinschaft mit Christus. It did not say here that prayer is sharper than two-edged sword. Hat nicht gesagt, dass das Gebet schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. But the word of God is sharper. That is what Aber Gottes Wort, das ist schärfer. And the kingdom is not with words, but with power. Und das Königreich Gottes nicht durch Worte, sondern durch Kraft. 1 Corinthians 5. 1. Korinther 5. 1 Corinthians 5. Can you off this thing, please? Is it not warning? Praise the Lord. Hallelujah. Is it heiß? It's okay. I'm just thinking of the people. Maybe. 1 Corinthians 5. Verse 20. 1 Corinthians. He said, for ye are bought. I would have known, sorry. Jetzt kann ich sein. Sorry. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Sorry, it is 1 Corinthians 4 and not 5. 1 Corinthians 4. I thought my Bible was different from yours. 4 verse 20. Verse 20. He said, for the kingdom of God is not in words, but in power. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. You know, it's not in words, but in power. In Kraft und nicht in Wort. Praise the Lord. Hallelujah. You know, nobody can manipulate the Holy Spirit. Keiner kann den Heiligen Geist manipulieren. That was why, you know, the prophet of Baals, they could do nothing. Also there was no fire from heaven. Tun. Es gab kein Feuer. You see, but when it comes to Elijah. Aber als Elijah dran war. You know, the prophet of Baal, they tried to manipulate it. Die Propheten von Baal haben versucht, es zu manipulieren. No, the true God. You are talking about the true God. Aber sprichst hier über den wahrhaftigen Gott. It is impossible to manipulate him. Ihn zu manipulieren. You know, people can talk whatever they want to talk. Leute können reden, wie sie wollen. But once it comes to the power of God, um die Kraft Gottes geht, then we will know who is who. Wissen wir, wer ist. The kingdom is not in words, but in power. Das Königreich ist nicht in Wort, sondern in Kraft. You can be born again by the Holy Spirit. Du kannst wiedergeboren sein durch den Heiligen Geist. You see, the Holy Spirit birthed us today. Der Heilige Geist hat uns ausgetragen. Er hat es ausgetragen. We are born again by the word of God. Wir sind wiedergeboren durch Gottes Wort. And not be empowered by the Holy Ghost. You see, you can be born again and not be empowered by the Holy Ghost. Du kannst wiedergeboren sein durch den Heiligen Geist, aber du bist nicht bekräftigt. Ausgestattet durch den Heiligen Geist. Praise the Lord. Halleluja. You see, you know, you can't be born again and not be empowered by the Holy Ghost. Du kannst wiedergeboren sein, aber du bist nicht ausgestattet mit dem Heiligen Geist. It means the Spirit did not seal you. It has to seal you. Der Geist hat dich noch nicht versiegelt. You see, it's to be you and you are to be him. Er muss in dir sein und du musst in ihm sein. And these two, they are separate experiences. Das sind zwei verschiedene Erfahrungen. You see, people think, so there are some people that think that once you are born again, you are empowered by the Holy Ghost. Weil sie denken, dass wenn du wiedergeboren bist, dann bist du auch ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Selah. Aus einer Lüge. It's another, it's a separate experience. What you experience is separately. It can be the same day. Es kann am gleichen Tag sein, aber es sind zwei verschiedene Gebete. In the book of Revelation, in Offenbarung, it talks about seven spirits of God. Geht es um sieben Geister Gottes. You see, there was a time I told somebody that God have different spirits. Ich habe mal zu jemandem gesagt, dass Gott verschiedene Geister hat. I told that person that the spirit that God gave you, der Geist, den Gott dir gegeben hat, den wir haben, it's like if you are not born again at all. Wenn du nicht wiedergeboren bist. And the spirit of God is still around you. Ist der Geist Gottes noch um dich? You see, that spirit of God, sometimes you want to do evil things. Manchmal willst du etwas Bösartiges. He's always speaking to you. Aber dieser Geist Gottes, er spricht zu dir. You see, like Jesus, he said, I stand at the gate knocking. Wie Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. He said, I stand at the gate knocking. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Knocking at your door. Der Geist Gottes, der an deiner Tür klopft. Then we are born by the Spirit of God. Wir sind geboren durch den Geist and Gottes. We are sealed by the Spirit of God. Und wir sind versiegelt durch den Geist Gottes. And the book of Revelation talks about seven spirits of God. Offenbarung steht, es gibt sieben Geister Gottes. We will not go into it today. Next time, gucken wir uns das nicht an, aber das nächste Mal. And having the Holy Spirit and submitting to the Holy Spirit are two different things. Genauso ist auch eine Sache, den Heiligen Geist zu haben, und eine andere Sache, sich dem Heiligen Geist hinzugeben. Remember the topic. He wants us to be one. Er möchte, dass wir eins sind. You know, having the Holy Spirit. Den Heiligen Geist haben. And submitting to the Holy Spirit, they are not the same. Ist nicht das Gleiche. They are two different things. Let me use the husband and wife as an example. Ehemann, Ehefrau zum Beispiel. A husband can submit to the Holy Spirit. Ein Ehemann kann sich dem Heiligen Geist hingeben. Let me say, two of them, they have the Holy Spirit. Zum Beispiel, das Ehepaar hat den Heiligen Geist. But one is submitting to the Holy Spirit. Der eine gibt sich dem Heiligen Geist hin. But the other, though he have the Holy Spirit, but he refused to submit to the Holy Spirit. Und der andere, er hat den Heiligen Geist auch, aber er gibt sich dem Heiligen Geist nicht hin. Because of the refusal to submit to the Holy Spirit of one of them. Weil sich einer weigert, sich dem Heiligen Geist hinzugeben. You cannot be one. Werdet ihr nicht eins sein. You find it difficult. It will be impossible for you to be one. Es ist unmöglich für euch eins zu sein. Praise the Lord. Halleluja. To have is one. Ihn zu haben ist eine Sache. But to submit is another. Hinzugeben ist eine andere. You see, you can have and not submit. Du kannst ihn haben, ohne dich ihm hinzugeben. Because to submit to the Holy Spirit is everyday affair. Denn sich jeden Tag like the new of dem Heiligen Geist hinzugeben ist eine tagtägliche Entscheidung. But you see, to be filled with the Holy Ghost is one. Mit dem Heiligen Geist gefüllt zu werden, ist einmalig. You see, once you receive baptism of the Holy Ghost, Taufe des Heiligen Geistes, you are filled with the Holy Ghost. Dann bist du gefüllt mit dem Heiligen Geist. Once. Das ist einmalig. But to submit to the Holy Spirit, aber sich dem Heiligen Geist hinzugeben, is continuation. Ist kontinuierlich. Every day in our life. Jeden Tag. You see, every second, every minute, because whatever decision you take, you have to allow the Holy Spirit to help you to take it. Wenn jede Entscheidung, die du triffst, du solltest den Heiligen Geist zulassen, dass er sie für dich trifft. You invite him in everything you do. Du lädst ihn in jede Entscheidung ein. You allow him to be involved in your going and your coming in. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Muslim. Die Muslimen zum Beispiel. Yeah, I've heard something from them. You know, all the time they use inshallah. They use their words, you see. They always talk about their everything is they talk about their God. Sie sprechen oft über ihren Gott. They connect everything to their God. Sie verbinden alles mit ihrem Gott. I met one the other day that was telling me that even in their marriage, in their food, everything, they connect everything to their God. Sie verbinden alles mit ihrem Gott. Ihr Essen, their dress in everything. You see, we are God's children. Where are we? Wo sind wir? Are we connecting things to Christ? Sind wir alles mit Jesus Christus? Do we see Christ as everything to us? Ist Christus alles für uns? That we will say it's Jesus, it's the Holy Ghost that will direct me. Der Heilige Geist ist Jesus, der mich leitet. Why am I going to marry this person? Because the Holy Ghost said it. Weshalb heiratet ich diese Person? Weil der Heilige Geist... Why will I not do this? Because the Holy Ghost said no. Tue ich das nicht, weil der Heilige Geist nein gesagt hat. Do we do that? Tun wir das heute? Praise the Lord. Halleluja. You see, to have is something. Zu haben ist eine Sache. But to submit is another thing. Sich hinzugeben ist eine andere. But to submit is every day in our life. Sich hinzugeben, das tun wir jeden Tag. It's every second, it's every minute. You submit to the Holy Ghost. Geben wir uns den Heiligen Geist. You invite him to be part and parcel of everything you do. You are going out and you are coming in. Teil deines Lebens zu sein. He is a gentleman. Er ist ein Gentleman. And until you invite him, he's so quiet. Und erst wenn du ihn einlädst, dann sagt er was, sonst nicht. You see, until you invite him, he's so quiet. Sonst ist er ruhig. Like what I said today. Was ich heute gesagt habe. I said something that concerning the spiritual world is powerful. Über die geistliche Welt, die kraftvoll ist. You see, that both, let me inject it here today again. The spiritual world is powerful. Die geistliche Welt ist kraftvoll. Both sides. Beide Seiten. You see, that of Christ. Die Seite von Christus. And that of Satan. Die Seite des Satans. The source of your joy. Die Quelle deiner Freude. If Freude. It is not Christ. Wenn es nicht Christus ist. Satan can touch it. Er kann der Teufel es angreifen. Can take if your mother, your father, or your friends are your joy. Deine Mutter, Vater, Freunde, deine Freude ist. It's your children, they are your joy. Deine Kinder, deine Freude sind. You are like a time bomb. Du bist wie eine Zeitbombe. Satan can touch them. Der Teufel kann es angreifen. Because he loves to touch people's joy. Denn er liebt es, die Freude der Menschen anzugreifen. Er liebt es, die Freude der Menschen anzugreifen. Und er wird sie angreifen. It's a matter of time. You better allow Christ to be your joy. Lass lieber zu, dass Christus deine Freude. The source of your joy, die Quelle deiner Freude. Because he always wants to touch the source. Denn er will immer diese Quelle angreifen. What gives you joy? Was gibt dir Freude? Once he sees it's only Christ that he cannot touch. Nur Christus kann er nicht angreifen. Your income, the source of your income, is it Christ? Deines Einkommens, ist es Christus? Is it your job that is your the source of your income? Ist deine Arbeit die Quelle deines Einkommens? Yourself, the source of your income, you better allow it to be Christ alone. Lass lieber zu, dass Christus die Quelle deines Einkommens ist. Satan can touch the source of your income. Der Teufel kann die Quelle deines Einkommens. He knows where you are going to weep. Er weiß, wo du weinen wirst. He will know what can bring you down. Er weiß, was dich runterziehen kann. And he will touch it. Und er wird das angreifen. Allow it to be Jesus alone. Lass zu, dass Jesus alleine ist. And also I talked about. If you offend me, wenn du mich angreifst, I cannot fight you. Kann ich dich nicht bekämpfen. I cannot do anything to you. Ich kann dich nicht angreifen. Why? Wieso? Because I'm a child of God. Weil ich ein Kind Gottes bin. Because I have somebody that fights for me. Weil ich jemanden habe, der für mich kämpft. But the other side, they don't have it. Aber they don't have, you know, they don't have who fight for them. Aber in der Finsternis, diese Menschen, die zu Finsternis. The kingdom of Satan, they don't have who fight for them. Sie haben niemanden, der für sie kämpft. They fight for themselves. Sie kämpfen für sich selbst. And that's why they lay curses on people. Und deswegen verfluchen sie Menschen. Even their children. Auch ihre eigenen Kinder. They lay curses on their children. Sie verfluchen ihre eigenen Kinder. And there's a place I'm going to. We will go there later. Praise the Lord. Halleluja. We cannot be one without the Holy Ghost. Wir können nicht eins sein ohne den Heiligen Geist. The Spirit teaches us. Der Heilige, der Geist. How to be one. Zeigt uns, wie wir eins sind. You see, he teaches us how to be one. Er zeigt uns, wie wir eins sind. He wants us to be one. Er will, dass wir eins sind. And he shows us the way to be one. Und er zeigt uns, wie wir eins sind. You see, he teaches us how to be one. Er bringt uns bei, eins zu sein. Look at 1 Corinthians 2, verse 13. 1. Korinther 2, 13. He said, which things also we speak, not in the words, which man's wisdom teaches. But which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. You see, he teaches us things, how to live the life of God. Er bringt uns bei, wie wir das Leben von Gott führen. He teaches us how what we are to hate. Was wir hassen wollen. And the what God hates that we are to hate. Was Gott hasst, was and wir what God loves that we are to love. Was wir auch lieben sollen. He guides us into all the truth. Er führt uns in alle Wahrheit. You know John 16, 13. Johannes 16, 13. He said he guides us into all truth. Er führt uns in jede Wahrheit. And it's Romans 8, 4, 14. Römer 8, 14. You see how he guides us. This is how he guides us. You know, John 16, 13 talks about the Holy Ghost guiding us to all truth. In all truth. Steht, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Then in Romans 8, 14. Look at Romans 8, 14. How he guides us. Wie er uns in die Wahrheit führt. He said, for as many as are led by this by the Spirit of God. They are the sons of God. He leads you through the word of God. Römer 8, 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. It is by the word of God he leads you. Durch Gottes Wort leitet er uns. You obey the truth. Und mit der Wahrheit gehorchen. You believe in the truth. Und mit der Wahrheit glauben. And follow in the truth. Und der Wahrheit nachgehen. So also is Galatians 5. Let's go to Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5, verse 16. He said, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit, wandelt im Geist. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Know the truth and obey the truth. Kennt die Wahrheit und gehorcht der Wahrheit. Oh, know the truth and believe the truth and act on the truth. Galater 5:16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. You see, that is he leads, he guides believers, he guides us. That's the Holy Ghost. Er leitet uns. He guides us to obey the word of God, the truth. Gottes Wort zu gehorchen, to hate what he hates and love what he loves. Und das zu lieben, was er liebt. So also is Acts 8, verse 29. Erste Geschichte. Acts 8, verse 29. Acht. No, it was Philip to do something there. Look at Acts 8, 29. Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. You see, he guides us. He tells us what to do. Er führt uns und sagt uns, wo wir hingehen sollen. He directs our life. He is the one to direct us. He is the one to convince us. Er ist derjenige, der uns überzeugt. And you are going to become what you learn. Und du wirst das werden, was du gelernt hast. You see, whatever you learn, you will become. Was du gelernt hast, das wirst du auch. If you learn the truth. Wenn du die Wahrheit lernst. You know, this where we read, it said the scripture. We learn we learn through the scripture. Wir lernen durch die Schrift. How to live the life of God. Wie wir das Leben von Gott führen. In Hebrew 5. Hebräer 5. Look at Hebrew 5. Hebrews 5:13-14. Hebrews 5:13-14. It says, for everyone that useth me is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist unmündig. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. It talks about exercise. Es geht um Übung. You see, you learn it. Du lernst es. Praise the Lord. Hallelujah. You learn to live in the kingdom of Christ. Du lernst im Königreich von Christus. Because whatever you learn, you become whatever you learn. And also in 1 Timothy. 1. Timotheus. 1 Timothy talks about exercise also. Da geht es auch um Übung. 1 Timothy 4. 1. Timotheus 4. Vers 7 and 8. Simon. He said that refuse profane and old wise fables and exercise yourself rather unto godliness. For bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you learn to live the life that God has given you. Du lernst das Leben zu führen, was Gott dir gegeben hat. Whatever you learn, you become it. Was auch immer du lernst, das wirst du auch. All those who love God, all die, die Gott lieben, that is Psalm 97:7. Hate what God hates. Hasse, was Gott hasst. And love what he loved. Liebe das, was er liebt. Hate what he called evil. Hasse das, was er bösartig nennt. And love what he called good. Und liebe das, was er gut nennt. And not what the world called good. Und nicht, was die Welt gut nennt. You see, it is not what the world called evil. Oder was die Welt that you call evil. Das war zu bösartig. What religion called evil. Oder was Religion bösartig. You know, religion calls so many things evil. Religion nennt viele Dinge bösartig. So also this world, they call things evil. Sie nennen Dinge bösartig. Look, we were in one place here on Sunday. That is John 8. Let us go there again. We still have something to see there. John 8. Concerning what religion calls evil. Über das, was Religion bösartig nennt. John 8. from verse 20, let me see, from verse 28. Johannes 8, 28. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to, first of all, let us go to verse 45. Verse 45. Vers 45. Of John 8. Johannes 8, Vers 45. And because I tell you the truth, you believe me not. Jesus is speaking here. Jesus spricht hier. Which of you convince me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? Jesus was speaking to the religious people. Jesus hat zu den religiösen Menschen gesprochen. Then in verse 47, he that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not, because you are not of God. You know, people cannot understand you until they are of God. Leute können dich nicht verstehen, erst wenn sie von Gott sind. Praise the Lord. Hallelujah. Then they cannot understand you until you are of God. Until they are of God. It's like somebody in primary one. You are teaching that person something in university. So that you might, they cannot understand it. Ein Schulkind einfach überfordert mit so viel Wissen. Er kann damit nicht mithalten. You see, they are not of God. They cannot understand it. Then verse 48. They answered the Jews and said unto him, say we not, well, that thou art a Samaritan and hast a devil? Jesus answered, I have not a devil. You know, they are calling him evil. What religion call evil? So they, once you speak of Jesus, you see, people hate it. You see, they call it evil. You see, once you hate what he hates and love what he loves, what Jesus loves. You see, he hates all this act of homosexuality. He hates. There are a lot of things he hates. You see, in the, what the world call good today. And if you hate them, the world will call you evil. Wird die Welt dich bösartig nennen. Jesus answered, I have not a devil, but I honor my Father. And you do honor, and ye do honor me. And I seek not my own glory. There is one that seeketh and judgeth. Verse 51, verily I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen. This is a hard talk. A hard word. It's harte Worte. Hard. You know, people cannot even understand it. Du kannst das nicht verstehen. You know, Peter talks about, wrote about Paul. Petrus hat über Paulus gesprochen. He said, what Paul wrote about, they are so hard to understand. Das, was Paulus geschrieben hat, ist so schwierig zu verstehen. He said, they are hard to understand. Just like the word of Jesus is hard to understand. The natural man to understand. Schwierig für den natürlichen Menschen zu verstehen. You see, the natural man cannot understand it. Mensch kann das nicht verstehen. He said, verily I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. But people die. Then said the Jews, you see, the religion unto him, now we know that thou art a devil. Abraham is dead, and the prophet, and thou said, if a man keep my saying, he shall never taste of death. are thou greater than our father Abraham? There is which is dead, and the prophets are dead. Who maketh thou thyself? Praise the Lord. Hallelujah. You know, once it comes to Jesus, people don't understand. Verstehen das Menschen nicht. That is why you come out today. They don't even see the Jesus in you. Wenn du rausgehst, sehen Leute Jesus nicht in dir. You see, once you say, I am Jesus. Du sagst, ich bin Jesus. You see, when somebody died and you want to raise that person up, stirbt und wird diese they will laugh at you. Die werden dich auslachen. With, before any problem that you are Christ. You see, people will make fun of you. You know, when they are being afraid, they are afraid. And you are not afraid. Why? Because greater is he that is in you than he that is in the world. You see, they are because you are not afraid, you see. You see, they don't understand who you are. So also, they did not understand who Jesus was here. You see, they did not understand that Jesus is greater than Abraham. He created Abraham. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they told Jesus that he blasphemed. Sie haben zu Jesus gesagt, dass er ein Ketzer ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's continue. In verse 54, Jesus answered, "If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me." Help us to read from 54 to the end, chat. Johannes 8:54. Jesus entgegnete, würde ich mich selbst loben, könntet ihr mir zu Recht misstrauen, aber mich ehrt mein Vater. Nennt ihr zwar euren Gott, doch ihr kennt ihn überhaupt nicht. Ich kenne ihn. Wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Doch ich kenne ihn und erfülle seinen Auftrag. Euer Vater Abraham freut sich auf den Tag, an dem ich kommen würde. Er hat mein Kommen gesehen und war froh darüber. Was? Fragte die Juden befremdet. Du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt und wirst Abraham gesehen haben. Jesus entgegnete ihm: Ich sage euch die Wahrheit. Lange bevor Abraham überhaupt geboren wurde, war ich da. Zornig griffen sie nach Stein, um Jesus zu töten. Aber er kam ihnen und verließ den Tempel. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus answered: I honor myself. My honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom you say that he is your God. Yet, 55, yet ye have not known him, but I know him. And if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his saying. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus is just turning the body. Jesus verwirrt sie einfach. You see, from one to another, they say, who is this man? Fragen sich, wer ist dieser Mann? Then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? You know, the natural brain cannot understand the word of Verstand God. Kann Gott das Wort nicht verstehen. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. They took the stones to cast at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he did not just embrace them to kill him. Nicht zugelassen, dass er von ihnen getötet wird. Because you do not tempt God. Weil du Gott nicht versuchst. You see, you don't tempt God. Du versuchst Gott nicht. A lot we always want to tempt God. Viele wollen Gott versuchen. Amen. Amen. We have to know what God called evil. Wir sollten wissen, was Gott bösartig nennt. There are so many. Es ist There are many things called evil that, are bösartig, that we embrace today. Die wir aber akzeptieren heute. You see, so many things, you see, Dinge. Like evil report. Zum Beispiel the Bible talks about evil report. Bibel spricht über einen bösen Bericht. You see, when you speak like them, so wie die Welt spricht, when you give report like them, wenn du so über Dinge berichtest, you see, when you say, I cannot do it, du sagst, ich kann es nicht tun, when you bring yourself down as sick as you are, you have Christ. Obwohl du Christus hast. You see, when you, there are lot of ways we speak evil. Viele Arten und Weisen, wie wir böse von in Romans 15, verse 23, Römer 15, he said, whatever is not of faith 23. Is sin. Was nicht aus dem Glauben passiert, ist Sünde. Whatever is not of faith, was nicht aus Glauben it passiert, is sin. Ist Sünde. That is Romans 15, verse 23. Römer 15, 23. And he that doubteth, sit down, if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Whatsoever is not of Christ is evil. Was nicht von Christus ist, ist bösartig. If anything is not of Christ, ja, is evil. Ist bösartig. Praise the Lord. Halleluja. Whatsoever is not of Christ is evil. You want to know what is, what God calls evil. Romans 15, verse 23. And now, Matthew 12. One of the things God called evil. We'll go through one today before we close. We still have some minutes. Look at Matthew 12. Matthew 12. Remember, whatsoever is not of Christ is evil. Was nicht von Christus ist, bösartig. Whatsoever is not of faith, faith is Christ. In Galatians. Galatians talk about faith as Christ. So whatsoever is not of Christ is evil. Was nicht von Christus ist, ist bösartig. In Matthew 12. Matthew 12. From verse 38. The certain of the scribes and the Pharisees answered, saying, Master, we will see a sign from thee. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they came to Jesus. They came to Jesus. And they told Jesus, we want a sign from you. And they to Jesus, we want a sign. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen geben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. They seek after sign. Sie suchen nach Zeichen. An evil generation. Ein bösartiges Geschlecht. They want vision. Sie wollen eine Vision. They want us, they want dream. Sie wollen Träume. Until I see it, I will not believe. Ja, wenn ich sehe, dann glaube ich es. Aber das ist bösartig. You see, I will not believe it until I see it. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Evil generation, they look for dreams. Ein bösartiges Geschlecht. They look for signs. Nach Zeichen. And in verse 40. Vers 40. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whales in waste belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights. In the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonah. And behold, a greater than Jonah is here. So also is that of Queen of Sheba. You see, the Queen of the South shall rise up in the judgment with this generation. And shall condemn it, for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. Example of it is Thomas. We know Thomas. Thomas zum Beispiel. We know Thomas. He said, until I see, I will not believe. Dann glaube ich. And if you compare Thomas to the centurion man. Wenn du zum Beispiel Thomas mit dem römischen Hauptmann vergleichst. You see, this man, the centurion man, he did not want to see anything. Dieser römische Hauptmann, er wollte nicht sehen. You know, when the word of God speaks, wenn Gottes Wort spricht, and you are still looking for things to show you things. Also du suchst immer noch nach Beweisen. Look at John 20. John 20. Let's go to John 20. Learn to love what he loves. Lerne das zu lieben, was er liebt. And hate what he hates. Und das zu hassen, was er hat. John 20, verse 14. Johannes 20, 14. Verse 24, not 14, please. 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciple therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. To believe is a choice. Zu glauben ist eine Entscheidung. You choose to believe. Du entscheidest dich zu glauben. Du entscheidest dich Gottes Wort. You see, when God speaks, you are to believe it. Wenn Gott spricht, musst du es glauben. Don't look for anything to show you anything. Such nicht nach irgendwelchen Beweisen. Believe the word of God. Glaube an Gottes Wort. And after 8 days, again, his disciples were with him, and Thomas said, Thomas with them. Then came Jesus, the door being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto thee. Then said he to Thomas, reach hither my finger, and behold my hands, and reach hither my hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believe. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Praise the Lord. Hallelujah. You see, blessed are they that they have no dream. You see, no vision. Keine Vision. You see, I just believe the word, the written word of God. In Matthew, let us go to Matthew now. Let us quickly go to Matthew. Matthew 8. If you compare this very place to Matthew 8. Wenn du diese Stelle mit Matthäus 8 vergleichst. Look at here. From verse 5. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, besieging him and saying, Lord, my servant lived at home, sick of palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, Abato, can you help us to read 7 to 12? Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und hinein. Der Hausmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und sie, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihr nachfolgen, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus said unto him, I will come and heal him. Verse 8 now. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. I don't need you to come to me or to reveal anything to me. Your rich reward is enough. Mir nichts hörbar sagen, sondern dein geschriebenes Wort reicht mir. Speak the word only. Sprich einfach das Wort. Do you believe the word today? Glaubst du an das Wort? Do we believe that he is the provider? Glauben wir, dass er der Versorger ist? Do we believe he said whatever you ask in my name, I will do? Was immer du in meinem Namen bittest, das tue ich. He wrote it. There are a lot of promises upon promises so viele in Versprechen the Bible, in der Bibel. In the word of God. In Gottes Wort. You see that? Do we believe it? Glauben wir oh, we are looking for signs and wonders. Suchen wir nach Zeichen. Das ist Zeichen. Let's talk, show me a sign. Zeig mir ein Zeichen. I need a sign. Ja, ich kann nicht mehr. I need that. I want to know what is going to happen. Zeig mir ein Zeichen. Das ist viel zu schwer. You see, do not allow the word of God to be enough for you. And my servants shall be healed. But speak the word only. Sprich einfach nur das Wort. Hold the word. The word is big enough. Das Wort ist kraftvoll genug. But the word is big enough. Das Wort ist groß genug. He said, I will give. I will do it. Ich tue es. He said, all you need to do is just meditate in my word. Was du zu tun hast, believe me, trust me. Meditieren und mir zu vertrauen. Depend on me. Dich auf mich zu verlassen. And my servant shall be healed. Then verse 9. For I am a man under authority, having soldier under me. And I said to this, go. And he goeth. And to another, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he doeth it. Verse 10. When Jesus heard it, he marveled. You know that he marveled at our unbelief today. Wisst ihr auch, dass unser Unglauben ihn auch verwundert? He marveled at our unbelief. How unbelief we are. Wie Unglauben wir haben. You see, when we are afraid, when we are looking at the time. Wenn wir auf die Zeit schauen. You see, when we are looking at our age. Wenn wir auf unser Alter schauen. When we are comparing others with us. Wenn wir uns miteinander vergleichen. He is he marveled. Es verwundert ihn. He marveled when we cannot put Jesus before every other thing. Wir Jesus nicht vor alles andere. If Jesus is not our number one. Wenn Jesus nicht unsere Nummer eins. You see, we want to replace him with friends, with parents, with Eltern, so many things. So vielen Dingen ersetzen. You see, when we are afraid of the future. Wir Angst haben vor der Zukunft. You see, when we are comparing ourselves to others. Wir uns mit anderen vergleichen. You see, that one has married, I'm seeing. Einer schon geheiratet. You see, the other one has children, the child is growing, I'm seeing here. Und ich bin immer noch you see, the other one is doing this, I'm seeing here. Andere hat das und ich bin immer noch hier. Sometimes I don't look at how people bother for nothing. Schaue ich mir einfach alle Leute, die sich Sorgen um nichts machen. They bother for nothing. Sie machen sich Sorgen um nichts. Ah, you know today, Peter's, which of the disciples have children? Their children are not alive today. None of their children. Keiner der Kinder. You don't even know their grandchildren, their great-great-great. Man kennt ihre Generation über Generation nicht. You know, in Africa, people fight for children a lot. In Afrika kämpfen Leute um Kinder. It's always my want to carry my grandchildren. I want to my great-grandchildren. Man, you know, the male, they want male children. They want, you see. Sie wollen Jungs. When I don't look at them, I just say, they are so irrelevant. Was ist also irrelevant? You know, before they bury somebody, before man jemanden begräbt, they never bring one of the children and cut the head and put it there, so that they will be able to bury him. Braucht man nicht den Kopf seines Kindes, um begraben zu werden? That they will say that without if he doesn't have children, we will not bury them. Wenn diese Person keine Kinder hat, dann wird sie nicht begraben. Oh, if he doesn't have money, we will not bury them. You see, there is nothing like that. And you know, before you know it, then nobody even knows you again. Well, you know, it's irrelevant that people fight. They just labor and labor to have it. Dinge, die einfach irrelevant sind, für die Leute einfach kämpfen und kämpfen und kämpfen. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, he marveled on how unbelief we are today. Er war verwundert. Er ist auch verwundert, wie viel Unglauben wir in uns haben. Even in the living church. Auch in der lebendigen Gemeinde. How we cannot even believe just simple things. An einfache Dinge glauben können. We are finding it so difficult to believe. Uns fällt es so schwer zu glauben. The time we supposed to be eating solid food, we are eating meal. In der Zeit, wo wir eigentlich schon feste Nahrung zu uns nehmen wollen, kriegen wir immer noch mehr. When you supposed to be a teacher, teaching others. Wenn ich ein Lehrer sein soll, der anderen lehrt, wirst du gelehrt. He marveled at our unbelief. Ihr verwundert unser Unglaube. Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. No, not among those that call themselves covenant people. Nicht mal unter den Leuten, die sich Kinder des Bündnisses nennen. You see, those that have the scripture. Die haben die Scripture. This is somebody that was just nobody. Das war einfach ein Niemand. No name. No covenant with God. Bündnis mit Gott. But he believed God. Aber dennoch hat er geglaubt. And I say unto you, verse 11, that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this place, this very book of Revelation, keep on coming to me. Die Stelle in Offenbarung kommt die ganze Zeit. I want us to go there. Let us quickly go there. In Revelation. Offenbarung. We are talking about 144. Über diese 144.000. Revelation 14, let us go to the 14th side of it. Offenbarung 14. Look at what is there. Let us read from, let me see, where will be faster. Verse 2, and I heard a voice from heaven as the voice of many waters. And as the voice of a great thunder, and I heard the voice of harpers with their harps. And verse 3, and the song and the song as it were a new song before the throne and before the four beasts, and the elders and one and no man could learn that song, but the 144. And 4,000 which were redeemed from the earth. 144,000. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruit unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Praise the Lord. Hallelujah. You see, it talks about 144,000. Es geht um 144,000. You see, you know how small that is. Weißt du, wie wenig Leute compared to how many people on earth. Im Vergleich zu wie vielen Leuten hier auf der Erde schon sind und noch oder waren. When I read here, the Lord took me to Genesis 18. Let us go to Genesis 18. Hat der Herr mich zu 1. Mose 18. Genesis 18. 1. Mose 18. He said for me to believe that is just so small. Genesis 18. 1. Mose 18. You know the story there. Oh no. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 18 from verse 1. 1. Mose 18. And the Lord appeared unto him in the plain of Mamre. And he sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked. And lo, three men. That's Abraham. Three men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself towards the ground and said, my Lord, if now I have found favor in your sight, pass not away I pray thee from thy servant. The Lord came to Abraham. Der Herr hat sich Abraham gezeigt. Through three men. Durch drei Männer. And as they came there, they have look at from verse 16. Look at verse 16 because of time. And the men rose up from tents and looked to where Sodom and Abraham went with them to bring them on the way. And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him. He said he knows Abraham. I know him. Allow God to know you. Lass du, dass Gott dich kennt. You allow God to know you. Dass Gott dich kennt. If you do not love what he loves and hate what he hates, he cannot know you. Wenn du nicht das liebst, was er liebt, und das hasst, was du und du nicht das hast, was er hasst, dann kann er dich nicht kennen. You see, allow him to know you. Lass du, dass er dich kennt. He said, for I know him, I know Abraham. Denn ich kenne Abraham. Some people he doesn't know them at all. Einige kennt er nicht. Wer bist du? That he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. And the Lord said, behold, and the Lord said, because of the cry of Sodom and Gomorrah is great, the cry of Sodom and Gomorrah is great, but, and because their sin is very grievous. Verse 21, I will go down now and see whether they have done all together according to the cry. You see, and the Lord wanted, he was planning to do something. Der Herr hatte vor, etwas zu tun. And he said he will not hide it from Abraham. Er hat gesagt, er wird es Abraham nicht verbergen. Then he now revealed it to Abraham. Er hat es dann Abraham offenbar. He revealed this to us before it happened. Er verbarg es nicht, bevor es passiert. Praise the Lord. Halleluja. He will say, I don't want to keep it away from my children. Ich will es meinen Kindern nicht verbergen. My children, they have to know about it. Meine Kinder sollten davon erfahren. My family should know first. Meine Familie sollte before it happened. I don't want them to be surprised. Ich will nicht, dass sie überrascht sind. I don't want them to be ta-ta-ta. Look at it. Ich will nicht, dass eine Überraschung ist für sie. Praise the Lord. Halleluja. Then, in verse 25, let us start from there because 25. Of time. That be far from thee to do this after manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked. That be far from thee, shall not the judge of all the earth do right? You know, he said he was going to destroy them, all of them. Then Abraham said, ah, you cannot do that. you are too big for that. You can't, you know how people, you know, people, religion want to see God so big, but you are so small. No. It's your father. Und du so klein, aber and that's why you have to speak to him. Deswegen sollst du zu ihm sprechen. You are not to allow him to speak to you. Zulass, dass er zu dir spricht. He said, let us reason together. Let's not reason with somebody that is not your mate. Sprechen uns austauschen. Praise the Lord. Halleluja. You don't reason with small baby. Du kannst nicht mit einem Baby austauschen. You see, the Bible said, God said, let us reason together. Er hat gesagt, er will sich mit uns austauschen. Because half the Jesus in us is so big. And Jesus in uns ist so groß. Praise the Lord. Halleluja. And in verse 23, and the Lord said, if I found in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake. And Abraham answered and said, behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. Peradventure, there shall lack 5 of the 50 righteous. Without, you see, and he started beating it down. The whole city. Von einer ganzen Stadt. The whole city. Von einer ganzen Stadt. A letter to 10. Gab's nur 10. If you read the verse 32, look at it. And he said, oh, let not the Lord be angry. You know, he thought the Lord would be angry this time because I've been beating it. Bringing it down. Wütend sein wird, weil ich schon die ganze Zeit versuche, he's the God of mercy. He's a merciful God. Aber er ist ein barmherziger Gott. And I will speak yet, but this once, paraventure, 10 shall be found there. And he said, I will not destroy it for 10's sake. Just 10 out of 10. The whole city. Aus seiner ganzen Stadt. The Lord, you see, I'm here 144,000. Und in Offenbarung lesen wir 144,000. Yeah, I could not believe it for years. Ich konnte es jahrelang nicht glauben. Because I said, how? I'm churches are everywhere. Überall sind doch Gemeinden. But look at a city. Guck dir eine ganze Just 10, they could not even find. 10 Leute konnten nicht finden, die Gott. And we know that the city was destroyed. How many of you know that? Wir wissen, dass die Stadt zerstört worden ist. He destroyed the city. Er hat die Stadt zerstört. The city. All of them. Praise the Lord. Hallelujah. You see, just 10 was not. Amen. Amen. We have to be careful, please. Wir müssen aufpassen. Of those that will not listen to the truth. Auf die, die nicht der Wahrheit gehorchen. Those that will not want the truth. Die Wahrheit nicht wollen. Like 2 Thessalonians said to us. 2 Thessalonians 2. In 2. Thessalonicher 2. You can read it yourself at home, please. From 5 to the end. Von 5 bis zum Ende. It said those that will not believe the truth. Die Wahrheit nicht glauben. We have to be careful of them. Wir müssen aufpassen. Because it's a matter of time for them. Es ist eine Frage der Zeit für sie. You see, those that will keep on arguing the truth. Die weiterhin über die Wahrheit diskutieren. That will not want the truth at all. Die Wahrheit akzeptieren wollen. That love the world more than the truth. This world more than the truth. Die diese die Welt mehr lieben als die Wahrheit. That we see, you know what religion called good people. Das, was Religion gute Menschen nennt. Good mother, good father. Gute Mutter, good guter friends, Vater, gute Freunde. Good people are here. Leute. You see, without Christ, man is evil. Ohne Christus, der Mensch bösartig. Without Christ, man is evil. Ohne Christus, der Mensch bösartig. Romans 7, let us go to Romans 7. Römer 7. Romans 7, Vers 18. Römer 7, 18. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. There is no good in man. Es gibt nichts Gutes im Menschen. That's what the Bible is saying. Das sagt die Bibel zu uns. No one is good. Niemand ist gut. You know, we want to see our parents go without Jesus. Wir wollen unsere Eltern als gut sehen ohne Jesus. We know that they disobey, they keep on rebellious children. Aber wir sehen, dass sie rebellische Kinder sind. They don't want to listen to the word of God. Sie wollen Gottes Wort nicht zuhören. But then we want to see them go. Aber wir glauben, dass sie gut sind. The law is spiritual. That's verse 14. Look at verse 14 of the same verse 14 of the same chapter. Römer 7, Vers 14. For we know that the law is spiritual. But I am carnal, sold under sin. No one can fulfill the law. Niemand kann das Gesetz erfüllen. Because the law is spiritual. Denn das Gesetz ist geistlich. You can how can the spiritual fulfill the spiritual? Wie kann das Geistliche erfüllen? How can the spirit fulfill the spirit? Wie kann der Geist den Geist erfüllen? Without Jesus. Jesus is the word that I speak unto you. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. You cannot fulfill the spirit. Du kannst den Geist nicht erfüllen. We are always in the spiritual world. Wir sind immer in der geistlichen Welt. But through the truth. Aber nur durch die Wahrheit. Through the word of God. Durch Gottes Wort. It's only through Jesus you are in that we are in the spirit. We are in the spirit. Nur durch Jesus sind wir im Geist. Through the word of God. Durch Gottes Wort. The law is spiritual. What you want to do, they are not flesh and blood, but spiritual. You know, there are things you want to do. Es gibt Dinge, die du tun willst. You see, all those things you want to do. Dinge, die du tun möchtest. They are not flesh and blood. Sie sind nicht Fleisch und Blut. But they are spiritual. Sie sind geistlich. Flesh and blood cannot fulfill it. Fleisch und Blut können es nicht erfüllen. And that is why you have to go to the Word of God to be able to fulfill things. Musst du in Gottes Wort gehen, um Dinge zu erfüllen. The spirit in you control you. Der Geist in dir kontrolliert dich. Or if you are not born again, wenn du nicht wiedergeboren bist. If you are born again, your mind control you. Wenn du nicht wiedergeboren bist, dann kontrollieren dich deine Gedanken. No, if you are not born again, your spirit control you. Wenn du nicht wiedergeboren bist, kontrolliert dich dein Geist. But if you are born again, your mind control you. Wenn du wiedergeboren bist, kontrollieren dich deine Gedanken. Again, let me say it again. If you are not born again, wenn du nicht wiedergeboren bist, your spirit control you. Kontrolliert dein Geist dich. But if you are born again, aber wenn du wiedergeboren bist, your mind will control you. Wer wird deine Gedanken dich kontrollieren? You know, we prosper as our soul prospers. How many of you know that? Wir haben so gelingen, wie unsere Seele gelingen hat. For God's children, if you are born again, wiedergeboren bist, you see, your spirit is saved. Unser Geist ist erlöst. You see, if you still, you still lie, you still fornicate. Wenn wir immer noch stehlen und lügen und unschuldig sein. It's not coming from your spirit. Kommt das nicht aus unserem Geist? Now. It's coming from your mind. Das kommt aus unseren Gedanken. But for the unsaved, aber für die Ungläubigen, your life they live is coming from their spirit. Das Leben, was sie führen, kommt aus ihrem Geist. You see, because they are not saved, their spirit is not saved. Weil ihr Geist ist nicht erlöst. But for us, we need to renew our mind. Und für uns, wir müssen unsere Gedanken erneuern. You choose God to control you. Wir entscheiden uns dafür, dass Gott uns kontrolliert. We need to renew our mind with the gospel of Christ. Wir müssen unsere Gedanken erneuern mit dem Evangelium von Christus. So the spirit or mind control the body. Die Seele. The spirit or the mind. So entweder kontrolliert uns der Geist oder unsere Gedanken kontrollieren. You see, for believers and unbelievers, they are different. Für Ungläubige und Gläubige ist das unterschiedlich. I want to give example of my with my auntie. Zum Beispiel. It's not my auntie, okay. A cousin, but she was much more senior to me. Wie meine ältere Cousine zum Beispiel. You see, this my cousin was a witch. Meine ältere Cousine, sie war eine Hexe. She confessed that is who she was. Und sie hat gestanden, dass sie eine Hexe ist. So, if you look for somebody that go to church, is this my cousin? Aber diese gleiche Cousine war auch jemand, der immer in der Gemeinde war. She spent days upon days in church. Sie hat Tage über Tage in der Gemeinde verbracht. I've said it here before. I don't know if you can still remember. And she do everything in the church. Sie hat alles in der Gemeinde gemacht. Yeah, this fasting. If you talk about 21 days fasting, she's there. Sie hat gefastet. Everything in the church is number one. Ob es um sauber machen geht, um helfen, um kochen, all die Sachen hat sie immer mitgemacht. I don't know if she's still alive today. Ich weiß nicht, ob sie heute noch lebt. She later confessed that she was a witch. Sie hat dann später gestanden, dass sie eine Hexe ist. Then we said, why do you like to go to church? Ich habe sie gefragt, wieso bist du denn immer zur Gemeinde gegangen? She says she doesn't like it to be there. Sie sagt, ihr gefällt es nicht, dort zu sein. She said that they must come to call her. Aber sie muss, also ihr gefällt es nicht, in der teuflischen Welt zu sein, aber sie wird halt immer dahin berufen. She said she ate it through her mother. Her mother gave it to her to eat. Sie hat gesagt, ihre Mutter hat ihr diese Hexenkraft gegeben. And she hates to be there. Und sie hasst es in dieser. He said that all the night they always come to call her. Aber in jeder Nacht weckt man sie und weckt man sie geistlich auf und nimmt sie dorthin mit. She said her husband, she has used that her husband as rag. That her husband can never be good in his life again. Und sie hat auch gestanden, dass ihr Ehemann sozusagen seine Zukunft, sein Leben ist einfach verkorkst. This is not drama, this is real. Sie hat sozusagen sein Lebens sie hat ihn sozusagen dafür geopfert, dass er zwar lebendig ist, er lebt, aber he's er hat keine living, Zukunft. But he's just there. Er hat einfach, als ob er nicht da ist. Then the children. A lot, three of his of her children have died at that time. But there was the senior one. She said that one, she had given that one to eat also. But that one was still alive. Und sie hat, und drei ihrer Kinder sind schon gestorben. Und der Älteste, dem hat sie auch schon diese teuflische Kraft zu essen gegeben. Also man sagt das so. She said she doesn't want to be there. Sie gesagt, sie will nicht dazu gehören. And that's why she goes to church. Und deswegen geht sie zur Gemeinde. She said they are always coming. Aber trotzdem kommt es immer wieder. At that time when she comes to our house, Nathaniel was always sick. Damals, als sie in unser Haus gekommen ist, war Nathaniel, mein ältester Sohn, immer krank. Because I was having only Nathaniel then. Damals hatte ich nur Nathaniel. Nathaniel was always sick. Und Nathaniel war immer krank. Then she now told us that it was because of her. Und sie hat dann gesagt, es ist wegen mir. But she said her witchcraft forbid children. Sie gesagt, ihre Hexenkraft hasst Kinder und sorgt dafür, dass Kinder krank werden. He said, once she goes into a house, wenn sie in ein Haus gehen, if there are children, wenn Kinder da sind, werden die Kinder krank. So that's why she doesn't go into people's homes so much, especially when children are there, you know, because she doesn't want them to be sick. Wenn die Kinder haben, also sie will nicht, dass diese Kinder krank werden. Then because she said in that world she's very rich. Und sie gesagt, very, very in der Welt rich. Ist sie sehr reich. But here, aber hier auf Erden she's so poor. War sie sehr arm. She said all her money, she had mansion there. Sie hat gesagt, sie hat dort Villen und alles. She said she's one of the top there. Und sie gehört zu einer der Höchsten. That when she's coming, people are bowing down. Und als wenn sie zum Beispiel kommt, dass Leute vor ihr niederknien. Look at this woman. Look at this woman. You see, this woman is somebody that doesn't want it. Diese Frau will das alles nicht. She says she did not want to kill her children. She said she offered her children. Kinder nicht töten, aber sie hat sie geopfert. She said that she was still having two children. The first one, she said she has spoiled that one's life. She has given that one to him. She said the other one too. That one here is just, that baby, the baby is just dead, but she has destroyed the baby. But the baby is still there. You see, all these things, she doesn't want to do it, but she must do it. Sie will das alles nicht tun, aber sie tut es. Because Satan's world, denn die the first you must do it. Man wird gezwungen, Dinge it's zu tun. It's only in the kingdom of God that there is no force. Nur im Königreich Gottes da werden Menschen nicht gezwungen zu dem. Praise the Lord. Halleluja. You know the Spirit needs you to cooperate with Him. Der Geist braucht deine Kooperation. But in Satan's world, aber they might not like even to have their children, but they have them. Aber in der teuflischen Welt they are not in, these people are not in control. Sie sind schon in Kontrolle. There is the power behind them that is in control. Die Kraft, the spirit, that spirit world. Diese Macht, die hinter ihnen steht, die ist in Kontrolle von ihnen. Praise the Lord. Halleluja. Because of time, let's go to Romans 7. Römer 7. Romans 7, verse 15. Vers 15. He said, for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that I do. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For God's children, the unrenewed mind is the one that is doing, that is still committing sin. Für Gottes on the Kinder, spirit. Es ist die unerneuten Gedanken, die sündigen immer noch. But for unbelievers, aber für Ungläubige. You see, their spirit is the part of them. Ihr Geist, you know, ist derjenige, der sündigt. If you are not witch or wizard. Wenn du kein Magier bist oder keine Hexe bist. If you are born again. Wenn du wiedergeboren bist. The word of this, your spirit is Christ. Dein Geist ist Christus. But if you are a witch or wizard. Aber wenn du eine Hexe bist oder ein Magier. If you are born again. Wiedergeboren wirst. You have to allow the word of God to fill that space. Du musst zulassen, dass Gottes Wort diesen Ort erfüllt. You see, inside you that have been polluted. Dieser Ort, der in dir ist und der verunreinigt wurde. If you do not allow the word of God, the truth to fill. Wenn du nicht zulässt, dass die Wahrheit diesen Ort füllt. Jesus talks about the unclean spirit going and coming back. In Jesus spricht über diesen Geist, der weggeht, aber wieder herkommt. This my auntie, that my cousin, she said they have prayed for her several times. Und diese Cousine von mir, sie sehr oft haben schon Pastoren für sie gebetet. She said, but she still go there. Aber sie geht immer noch dahin. She said, so many times different pastors. So viele Pastoren haben für sie gebetet. Because it's not about just prayer. Denn es geht nicht nur ums Gebet. Jesus said, if your unclean spirit go. Wenn der unreine Geist. If you see that place garnished, you see it's open. Und sieht. No, but no, nothing is there. Dass dieser Ort sauber ist. If Jesus is not there. Wenn Jesus nicht da ist. The truth of God, of Christ is not there. Die Wahrheit von Gott nicht da. Kommt der Teufel zurück. And once he's coming back, he's coming back with something bigger than before. Kommt er mit etwas Größerem als vorher zurück. Praise the Lord. Halleluja. And in Matthew 26, go to Matthew 26. Matthäus, see what Jesus said here. Let us quickly go there, because I mark it, because I want us to go there, please. Matthew 26. Matthäus 26. And he went a little further and fell on his knee, on his face, and prayed, saying, oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and found them asleep, and said unto Peter, What could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. For God's children, the spirit is always willing. Für Gottes Kinder ist der Geist immer willig. Praise the Lord. Halleluja. Our spirit is always willing. Der Geist ist immer willig. That if your soul is not, we will refuse to cooperate with the spirit. The flesh will be weak. Aber wenn deine Seele sich weigert, mit deinem Geist zu kooperieren, wird das Fleisch schwach sein. The spirit is always willing. Because the spirit is Christ himself. Der Geist ist Christus. But your soul, if your soul refuses to cooperate, if you are refused to allow your soul to cooperate with the spirit, the flesh will be weak. Dann wird das Fleisch schwach sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Allow your focus to be in the Lord, please. Dass du deinen Fokus auf dem Herrn legst. Renew your mind with the truth. Erneuere deine Gedanken mit der Wahrheit. You see, you prosper and be in good health, just as your soul prospered. You see, your soul, they have to, what is in the spirit has to pass through your soul. Das, was in deinem Geist ist, muss in deine Seele gehen. And then the knowledge. Und dann dieses Wissen. You see, what you are to use to renew your soul. Das, was du nutzt, um deine Gedanken zu erneuern, muss die Wahrheit sein. The Muslims did not swallow bomb and go and kill people. You see, they were washed. Their soul was renewed, but with evil. Zum Beispiel Muslimen, die sich in die Luft sprengen, sie erneuern auch ihre Gedanken mit Bösartigen. They change their soul. Their soul, you see, their mind, they wash it with evil. You see, evil knowledge. There are a lot of evil knowledge everywhere. Ihre Gedanken sind mit bösartigen Some are not so bad. Like, you see, going to explode, to kill people. Einige haben ihre Gedanken nicht mit sich in die Luft sprengen erneuert. Oder mit, but, you aber know, Paul talk about wrong knowledge. Apollos spricht über falsches Wissen. We will not go there because of time. We are going to close now. Praise the Lord. Hallelujah. He talks about wrong knowledge. You see that wrong knowledge. You see, he said they have zeal for God. Sie eifern nach Gott. You see, but they know what they use to renew their mind is so evil. Aber das, was sie nutzen, um ihre Gedanken zu erneuern, ist so bösartig. It's all about them. Es geht immer nur um sie. You see, they are looking for five senses to tell them what to do. Sie suchen nach den fünf Sinnen, was ihren Weg bestimmt. Look like Jesus told them. Wie Jesus zu ihnen gesagt. Evil generation. Bösartiges Geschlecht. You see, evil and adulterous generation. Bösartiges Geschlecht. He said they seek signs and wonders. They seek signs. Zeichen und Wunder. They are looking for five senses to direct them. Sie suchen nach den fünf Sinnen, die sie leiten. They never believe the truth. But what they see, until I see it, I will not believe. Sie glauben nur an das, was sie sehen. The word of God is enough. Aber Gottes Wort reicht. On Sunday, we will go further with this, please. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We'll go with especially that of the rich man and Lazarus. Am Sonntag wird es um den reichen Mann und Lazarus gehen.